Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt Geschichten rund um den Po. Ich möchte gerne mit euch über Erotik und Sex rund um den Po sprechen, über Sexunfälle, die diesen Bereich betreffen, und über Krankheiten rund um den Po. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Geschichten rund um den Po. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Jörg, und Jörg ist 35. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Domian. Hallo, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Jawohl, und zwar habe ich gerade vor 5 Wochen eine OP machen lassen. Und zwar ging es um die Entfernung von Hämorrhoiden unter anderem. Ja, kein schönes Thema, ne? Nee, sehr unangenehm, und ich habe es lange verschwiegen. Das glaube ich. Als etwas jüngerer Mensch schämt man sich dann auch vielleicht noch eher als älterer Mensch. Ja, also ich bin 35 und ja. Da macht man sich eigentlich keine Gedanken mit solchen Geschichten. Mhm. Was waren? Waren das außenliegende Hämorrhoiden oder innenliegende Hämorrhoiden? Innenliegende. Ja, und wie haben die sich bei dir bemerkbar gemacht? Also, ich muss ja dazu sagen, anfangs war es so, dass ich das als Kindheit, also im Nachhinein betrachtet schon als Kind, in der Kindheit schon hatte, weil ich damals einfach sehr lange gebraucht habe für meine Stuhlgänge und auch schon Schmerzen hatte, auch mal Blut im Stuhl, dieses Brennen und Jucken hatte. Mhm. Schon als Kind? Ja, aber es als normal empfunden habe, weil ich damit aufgewachsen bin, sozusagen. Du kanntest es jetzt nicht anders. Genau, ich kenne es nicht anders und man spricht halt darüber nicht. Mhm. Und und dann ist es halt mit dem Erwachsenenalter und auch durch meine Ausbildung, ich bin also Altenpfleger, ist es halt dann so, dass man sich da auch Gedanken macht, ob das alles so normal ist. Mhm. Und ich hatte dann in den letzten Jahren so ein paar Lebenspunkte oder so ein paar Ereignisse halt, die das dann einfach auch gravierender haben werden lassen. Mhm. Also ich habe in den letzten 3 Jahren sehr an Gewicht zugenommen, also knapp 30 Kilo und mich zum Teil auch nicht so viel bewegt, weil ich studiert habe und dann rumgesessen habe, mich schlecht ernährt habe, also Fertigkost. Ja, und was ist dann konkret schlimmer geworden? Ich hatte also Blut halt im Stuhl, ich hatte immer mehr Jucken, ich konnte zum Teil gar nicht mehr sitzen oder mich privat irgendwie bewegen, weil es einfach nur wehgetan hat. Mhm. Kannst du den Schmerz beschreiben? Kann man das mit Zahnschmerzen vielleicht vergleichen? Zahnschmerzen im Po? Gerade, also wenn man einen Stuhlgang macht, sag ich mal, und das dann rausgeht, das ist wie, als ob jemand mit dem Messer irgendwie da hinten drin rum sticht, sag ich mal. Also sehr unangenehm. Und nach dem Geschäft tut es dann auch noch weh? Es tut weh, es brennt und es ist so, dass will ich dann teilweise die Tränen schießen. Ja. Und aber da du ja aus einem pflegenden Beruf, aus einem medizinischen Beruf kommst, war dir doch dann wahrscheinlich schon irgendwie klar, dass das könnten Hämorrhoiden sein, oder hast du das verdrängt? Nicht, klar war das schon, aber irgendwie ist das ja einfach was, wo man nicht gerne drüber spricht, was man wegschiebt. Genau. Und dann habe ich einfach versucht, das durch Salbe zu kaschieren, ne? Ja, irgendein Kram, den man in der Apotheke bekommt wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja. Und man ging es aber dann nicht mehr. Das war irgendwann dann so, dass man dachte, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt einmal angreifen, das geht nicht mehr, ne? Es gibt ja, glaube ich, eine richtige Fachrichtung für diesen Bereich, die Fachrichtung nennt man Proktologie. Genau. Ne? Ein Arzt, der sich nur damit beschäftigt. Bist du zu einem solchen Arzt gegangen? Ich war erst beim Hausarzt, weil ich dann ganz gerne meine Geschichten sammle, bevor ich überhaupt mal hingehe. Mhm. Und der hat mich dann weiter überwiesen zum Proktologen. Mhm. Dann hat man halt entschieden, dass man mir, man hat mir so eine mittelschwere Diagnose gestellt. Wie läuft das denn bei dem Proktologen ab? Wie wird man da untersucht? Also erstmal kriegt man einen Einlauf. Also legt man sich quasi auf einen Gynäkologenstuhl mit nacktem Po, oder legt man sich auf die Seite und streckt dem Arzt den Po entgegen, oder wie geht das? Genau, man legt sich auf die Seite ja. Und macht so ein bisschen eine gebeugte Haltung. Mhm. hebt die Pobacke an und dann kriegt man erstmal einen Einlauf. Mhm. Also hinten wird also ein Gefäß eingeführt mit Flüssigkeit. Und ja. Das halt dafür sorgt, dass der Stuhlgang komplett rausgeht, dass auch der Arzt dann hinterher gut untersuchen kann. Ja. Dann führt der Arzt so eine Sonde ein hinten. Ja. Ist aber alles sehr peinlich und unangenehm, ne? Absolut. Oder? Also absolut. Und, das heißt, der Arzt führt dir die Flüssigkeit ein, damit du abführen kannst. Also erstmal die Schwester, ne? Die Schwester. Also Vorbehandlung, ja. Damit die abführen kann. Und das tut auch dann weh, weil ich hatte auch dann einen Riss im Darm. Mhm. Das war auch dann festgestellt, gegen Ende. Und dann tut das aber sehr weh, wenn die Flüssigkeit einfach da auch, diese breiige Schule hergeht. Das brennt einfach. Mhm. Und dann, wenn der Darm relativ sauber ist, dann kommt der Arzt und guckt genau. Eine Sonde rein. Eine Sonde und pumpt, sag ich mal, wie eine Luftpumpe, wie mit einer Luftpumpe praktisch da hinten dran rum. Mhm. Und versucht dann irgendwie den Darm auch sichtbar zu machen, dass er von innen einfach reingucken kann. Ja. Und dann hat er gesehen, bei dir, was war da los? Ich hatte halt Hämorrhoiden, sprich dieses Gewebe, was jeder Mensch hat, was für den Schließmuskel auch sorgt, am letzten Ende des Darms, also dem Mastdarm. Und da habe ich aber sehr viel Gewebe, also mehr als man eigentlich braucht. Also ich habe das mal in einer Abbildung gesehen, das sieht aus wie so Weintrauben. Genau. So ein ganz dickes Gewulste im Enddarm. Ja, genau. Sagen. Ja, ja. Mhm. Und ich hatte noch einen Schleimhautvorfall. Und man hat also im letzten Enddarm ein bisschen Schleimhaut, das dafür sorgt, dass der Stuhlgang weggeht. Mhm. Also schnell weggeht. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass man ja wenn das so flutschig ist, geht es ja besser weg, als wenn man ein Schmiegelpapier da hat. Ne? Genau. So, jetzt hat der Arzt das gesehen, das war ein schwerwiegender Befund. Ja, also mittelschwer. Ne? Mittelschwer. Und das heißt, konnte der dich ambulant operieren oder musstest du in ein Krankenhaus? Man hat also, das war schon im Krankenhaus. Und ach so. Wir haben eine gute Krankenhaus, die dafür also gut eingerichtet sind. Mhm. Und dann hat man halt versucht, das konservativ zu behandeln. Konservativ heißt also ohne Operation. Mhm. Und hat dann so eine Gummiringbehandlung vorgeschlagen. Das heißt genau? Man kriegt, also durch diese Sonne hinten, kriegt man einen Gummiring angesetzt über diesen, das wird dann so ein Gummiring übergestülpt, über diese Hämorrhoiden. Ach so, damit die dann quasi absterben. Die werden abgebunden, das sind ja Blutgefäße, und ja. Damit die absterben. Denn der Ring fällt nach 10 bis 14 Tagen weg ja. Beim Stuhlgang, das merkt man eigentlich nicht. Also ist die Operation in dem Sinne gar keine Operation, sondern der führt da diese Gummiringe rein und dann kann man nach Hause gehen. Ja genau, das macht man so 4-6 Mal, sagt man, und dann könnte das gut sein. So, ist es bei dir jetzt gut? Nein, ich hatte 8 Behandlungen und nach 8 Behandlungen hat man gesagt, dass es nicht ausreicht, dass man es nicht mehr weiter hinbekommt und dass ich auch einen kleinen Riss im Enddarm hätte. Also und dass dieser Riss könnte chronisch werden, und dann hat man sich entschieden, vor 5 Wochen mich zu operieren. Ach so, dann gab es doch die richtige Operation. Die gab es dann auch, genau. Und bei der richtigen Operation wird das wirklich, dann werden die Hämorrhoiden aufgeschnitten, weggeschnitten, oder wie kann man sich das vorstellen? Also man hat erst gesagt, man würde irgendwie versuchen, diesen Riss wegzustanzen und gucken, was man wegbekommt. Aber da hat man wohl innerhalb der OP entschieden, dass ich hinterher gemerkt, wo ich wach geworden bin und gehört, dass man mir 4 Zentimeter komplett weggenommen hat. 4 Zentimeter vom Enddarm, vom Mastdarm haben wir weggenommen, weil das einfach wohl der einfachste oder der beste Weg einfach war, um das wieder in den Griff zu kriegen. Klingt ja schon dramatisch, das sehe ich jetzt 5 Wochen zurück. Wie geht es dir heute? Also heute geht es mir, also so seit 7-10 Tagen geht es mir erheblich besser. Keine permanenten Schmerzen mehr? Ich habe noch Schmerzen, wenn ich sitze. Fahrradfahren tue ich noch gar nicht, das darf ich noch nicht, aber wenn ich jetzt so länger sitze und vor allem so schief sitze, dann tut es einfach weh, weil ich auch ein bisschen Metall da drin habe. Metall? Ja, man hat mir irgendwie Metall da reingesetzt zur Stabilisierung des Darms. Irgendwie. Oh, das, schon, ja, und das Metall bleibt auch drin? Das bleibt drin, genau. Ja. Tut es denn weh, wenn du zur Toilette gehst? Also am Anfang hatte ich sehr starke Schmerzen. Ich habe zum Teil 1,5 Stunden auf Toilette gesessen und das dann 3-4 Mal am Tag. Das tat sehr, sehr weh. Ich konnte auch gar nicht liegen, ne, auf dem Rücken und gar nicht sitzen. Hat sich jetzt aber ein bisschen gebessert. Und jetzt ist es wirklich seit 7-10 Tagen erheblich besser. Es ist jetzt sogar schon so, dass ich sagen kann, es ist jetzt schon besser als vor der OP. Du hast ja eine ganze Menge mitgemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das bei solchen hämorrhoidalen Vorfällen? Ist das jetzt für alle Zeiten weg oder kann es passieren, dass die Dinger nach einem halben oder nach einem Jahr wiederkommen? Das kann wiederkommen. Oh. Also man muss halt gucken, dass man sich auch so ein bisschen an ein besseres Leben gewöhnt, an ein gesünderes Leben. Ja, wahrscheinlich viel bewegen, viel trinken, ballaststoffreich essen und sowas. Genau, ne? Faserreiche Kost. Ja. Und abnehmen. Abnehmen, dann bin ich bei, aber im Moment darf ich ja keinen Sport machen. Ja. Oder kann ich keinen Sport machen. Aber genau, dass man halt, sag ich mal, versucht auch, ja, ein in Anführungsstrichen normales Leben zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Zivilisationskrankheit. Ja. Weil früher haben sich die Menschen einfach bewegt und haben mehr getrunken, haben sich ganz anders ernährt. Vielleicht auch eine Krankheit des Sitzens, ne? Ja, genau. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht, man sagt ja auch, wenn das Leute damit zu tun haben, die schwer heben. Oder wenn nach einer Schwangerschaft haben die Frauen das ja auch oft, wenn die so gepresst haben, dass das dadurch das entstanden ist. Genau. Wie auch immer. Also dir geht's jedenfalls im Moment wesentlich besser als vorher. Und die Tortur hat was gebracht. Es war schmerzhaft, kann man so aber sagen. Hat was gebracht. Ich kann nur raten, dass man das auf jeden Fall, wenn man Probleme hat, irgendwie frühzeitig angeht, dass sich gar nicht so lange rumquält. Ich glaube, das alte Lied, man muss frühzeitig hingehen, da ist es vielleicht mit dieser Klammer oder mit diesen Ringen getan und man muss gar nicht richtig operiert werden. Genau, und auch nicht dann immer pressen, weil mit jedem Pressen, was es halt dann auch noch schlimmer macht, ja, ist dann noch schlimmer. Also rechtzeitig zum Arzt gehen und wegschneiden oder Ringe und gut ist einfach, ne? Jörg, dann danke ich dir für deinen Anruf und für die ausführliche Schilderung und wünsche dir einfach alles Gute und viel Erfolg bei all deinen Bemühungen, ein bisschen fitter zu werden und gesünder zu leben. Jo, danke dir, Domain. Alles Gute. Alles, tschüss. Danke, auch, danke, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, die Telefonnummer zu unserem Thema heute, Geschichten rund um den Po, wenn ihr mir gerne auch was erzählen wollt, zu dieser Thematik, sei es was Erotisches, sei es etwas aus dem Bereich der Krankheiten, der Analkrankheiten, dann meldet euch 0800 220 5050. Hier ist Tanja. Tanja ist 35. Guten Morgen, Tanja. Ja, hallo Domian. Hallo Tanja. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Ich bin irritiert. Deine Stimme kommt versetzt rüber. Ja, deswegen solltest du den Fernseher ausschalten, können wir besser sprechen. Tanja, zum Thema hast du angerufen. Warum? Ja, erstmal Gruß an den Jörg. Schön, dass er das so toll überwunden hat. Mhm. Also ich hatte nicht das Glück. Ich bin nämlich nicht vom Hausarzt zum Proktologen überwiesen worden mit dem gleichen Problem. Sondern vom Hausarzt in eine allgemeine chirurgische Klinik. Ja. Und die haben das ganz gemein versemmelt. Oh, was heißt das? Und die haben also einen 14 cm langen Schnitt, der Daumen tiefer hinterlassen, der in die Pobacke reingegangen ist. In die Pobacke? In die Pobacke. Also die Hämorrhoiden liegen ja innen und eigentlich haben die dann an den Pobacken gar nichts zu suchen, die lieben Herren Doktoren. Aber wie das zustande kam, wollte mir keiner erklären. Die sind mir aus dem Weg gegangen, sind weggelaufen, Arztberichte sind verschwunden und so weiter. Normalerweise, soweit ich das weiß und so hat es Jörg ja auch gerade beschrieben, wird ja durch den Schließmuskel hindurch operiert. Genau. Und nicht durch das Fleisch der Pobacke an der Seite. Richtig. Und also ich vermute, dass die beim Aufhalten, die haben ja so stumpfe Klammern und spitze Klammern, dass die einfach abgerutscht sind und sind da einmal so quer durchgerutscht. Das heißt, es gibt eine Verletzung an der Pobacke. Haben die denn auch? Am Schließmuskel. Am Schließmuskel auch? Ja. Und das ist gerade das Problem. Das bedeutet, der Schließmuskel ist beschädigt? Also im Schließmuskel laufen ja wahnsinnig viele Nerven. Mhm. Und einer von denen, der nennt sich Nervus pudendus, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, wie der heißt, aber dieser Nerv ist verletzt. Mhm. Und dadurch hat sich ein sogenanntes CPPS-Syndrom entwickelt. Das bedeutet? Nennt sich Chronic Pelvic Pain Syndrome. Ja, was bedeutet das? Also ein chronischer Beckenbodenschmerz, ein ständiger Beckenbodenschmerz, ein ständiger Schmerz, als hättest du einen Knoten im Po, eine Faust im Po. Ein Spasmus im After, der nicht mehr aufzulösen ist, der selbst mit Abführflüssigkeit für Darmspiegelungen nicht mehr aufzulösen ist. Spasmus heißt eine Verkrampfung. Total, ja. Eine totale Verkrampfung. Wie so jemand, der so eine verkrampfte Hand hat und die nicht mehr aufmachen kann, nach einem Schlaganfall so richtig zugekrampft. Das heißt, du kannst gar nicht zur Toilette gehen? Nur mit Unterstützung, mit Hilfen, manchmal 5 Stunden, manchmal 6 Stunden. Also es dauert ewig, bis was. Wie fünf? Du sitzt 5 Stunden auf dem Klo? Ich sitze nicht in der Zeit, nein. Ich versuche dann mit Atemtechniken, ich versuche es mit rumlaufen, ich versuche es also mit allem Möglichen, aber die ganze Prozedur, die nimmt also wirklich den ganzen Der Schließmuskel so verspannt ist, dass er sich einfach nicht öffnet, auch wenn du dringend zur Toilette musst. Richtig, genau. Also und da, ich fasse es nochmal zusammen. Und du hast zudem permanent ein Schmerzgefühl im Enddarmbereich. Ja. Permanent. Also, leider nicht nur im Enddarmbereich, der ist permanent, ja. Wenn ich mal das Glück habe, dass ich einen guten Stuhlgang habe, dass alles raus ist, dass nichts mehr auf den Beckenboden drücken kann, dann habe ich mal einen Tag, wo ich wirklich Hurra schreie und auch spazieren gehen kann und alles viel machen kann. Hat man denn bei dieser Operation, die ja nun offensichtlich fehlgeschlagen ist, zumindest die Hämorrhoiden entfernt, die du ja hattest? Die hat man weggemacht, aber das war ein so Minimalbefund. Also das wäre mit dieser Gummibandligatur, mit diesen Gummibändern, wäre das auch gegessen gewesen. Das heißt, du hättest gar nicht eine große Operation über dich ergehen lassen müssen, sondern es wäre ein ambulanter kleiner Eingriff und dann wäre es gut gewesen. Genau, ich wusste damals nichts vom Proktologen. Wie gesagt, ich bin vom Hausarzt dorthin und bin dann erst später zu dieser Fachrichtung dann gekommen, als das Kind schon im Brunnen gefallen war. Und also nach dieser missglückten Operation bist du dann zu einem Proktologen gegangen? Richtig. Und der hat dich dann auch aufgeklärt, was da schiefgelaufen ist? Die sagen nicht gerne, was schiefgelaufen ist. Die reden dann so drumherum und sagen dann, ach, dann muss da wohl noch ein Abszess gewesen sein oder so, aber es war halt definitiv keiner dort. Wie lange liegt denn jetzt diese Fehloperation zurück? 13 Jahre schon. Und du schleppst dich jetzt seit 13 Jahren mit diesen Befunden oder Befindlichkeiten, wie du sie gerade geschildert hast, herum. Ja. Und auch die seriöse Proktologie kann dir nicht helfen durch einen nochmaligen Eingriff. Also es gibt 2-3 Ärzte in Deutschland, die sich damit wirklich gut auskennen. Das ist einmal in Wiesbaden in der DKD, das ist einmal in Neustadt in Holstein. Leider sind die alle von mir irre weit weg und ich bin durch dieses 13 Jahre lange nicht fit sein in der Erwerbsunfähigkeit und auch dann jetzt in das berühmt-berüchtigte Hartz IV gerutscht und bin also gar nicht in der Lage, diese Therapien dann anzunehmen, selbst wenn sie mir angeboten werden, weil dann müsste ich mir entweder dort ein Zimmer mieten oder ich müsste ständig da hochfahren und das schaffe ich kräftemäßig auch gar nicht. Das ist ja Wahnsinn, dass durch eine solche eigentlich harmlose Operation sich das ganze Leben... Ja, das ist meine ganz dringende Ansage an alle, wenn ihr da was habt. Lasst bloß keinen Allgemeinchirurgen daran rumpuschen. Lasst keinen Hausarzt euch da mit dem Finger rumfummeln. Geht zum einem Proktologen, möglichst macht euch schlau zu einem guten Proktologen, einem Enddarmzentrum, so heißen die meistens. Und die machen das. Weil die wirklich Bescheid wissen. Ja. Und die können die entweder klein spritzen, das nennt man veröden, oder die binden die ab. Aber bloß nicht immer eben schnell ins Krankenhaus um die Ecke, weil das kann gut gehen, aber muss nicht. Bist du denn da gerichtlich gegen diese Klinik vorgegangen? Nein. Nein. Warum nicht? Ich habe danach überhaupt gar nicht, also für mich war danach Schicht. Also ich habe dadurch alles verloren. Ich habe vorher Medizin studiert, für mich war alles im Eimer. Ich konnte nicht mehr studieren, ich konnte nicht mehr meine Kurse belegen, ich konnte gar nichts mehr. Also wenn ich damals nicht mir gerade einen Hund noch geholt hätte und der mich noch hochgehalten hätte, wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr. Kann man sagen, also dass die Lebensqualität ist richtig im Eimer. Kann man sagen, dass dieser Fehler, dieser chirurgische Fehler dein Leben zerstört hat eigentlich? Der hat mein Leben absolut zerstört, weil die Familienplanung ist dadurch im Eimer. Es ist kein Sex mehr möglich, die Scheide krampft mit, die Vagina krampft mit. Hast du einen Freund? Also, nicht mehr, nein. Nicht mehr. Und das würdest du sagen, dass auch die Freundschaft oder die Beziehung auch kaputt gegangen ist durch diese... Ja, sicher. Weil die Scheide, auch nicht funktioniert, so wie sich... Das ist kein Eindringen mehr möglich. Das ist alles einkrampft. Das musst du dir wirklich vorstellen. Du spürst den Damm als Mann, du spürst den Damm, du spürst den After. Es gibt Männer, die das haben nach einer Prostatitis, dann haben die so einen ähnlichen Schmerz. Das sind so einschießende Schmerzen in den Hoden, in die Leisten. Also das breitet sich so im Becken aus und in dem ganzen Unterleib aus, da ist einem nicht mehr nach Sex. Verstehe. Mensch, das hört sich ja dramatisch an, Tanja. Und du hast es gerade jetzt so gesagt, dass du, das klang ja fast hoffnungslos, wie du es formuliert hast. Ja, weil ich habe jetzt zwar wieder einen Termin gemacht nochmal, aber sie verlangen halt auch ziemlich viel unmöglich. Sie sagen dann, ja, mieten Sie sich hier im Hotel ein und bleiben Sie hier 3 Wochen. Das ist schön und gut. Wenn ich ihm dann sage, wo soll ich das Geld nehmen, dann sagt er zu mir, ja, ihm muss doch ihre Gesundheit wichtig sein. Ja, das, darum geht es nicht um Gesundheit wichtig sein. Was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Das heißt, einfach so ist das. Nach deinen Recherchen gibt es dann nur zwei wirklich kompetente Menschen in Deutschland, die für deinen Fall also hoffnungsvoll wären. Und die wohnen so weit weg von dir. Und die haben ihre Praxis so weit weg von dir. Genau, also ich habe den einen an, den, bei den anderen, oh Moment, 1, 2, 3, in der einen Klinik war ich schon mal. Daher weiß ich das, die sich halt damit sehr gut befassen, die haben auch ein Buch darüber geschrieben. Und die andere Klinik habe ich jetzt kontaktiert in Neustadt, in Holstein. Aber und du, du sagst, die haben gesagt, du sollst dir ein Zimmer nehmen. Kann man das denn nicht, können die dich ja nicht im Krankenhaus aufnehmen für die Zeit? Das ist ja gerade die Krux. Das gilt als Schmerzsyndrom. Und ich hatte damals eine Einweisung für die Klinik. Es war alles auch schon klar. Und meine beliebte, ich sag jetzt mit Absicht, AOK, hat mir das dann mal ebenso ganz ja, als nicht nötig abgetan und hat mir verweigert, dort reinzugehen. Jetzt ist das eine schwierige Situation. Du hast jetzt die AOK angegriffen und die AOK kann im Moment zu dem Fall natürlich nicht Stellung beziehen. Deswegen lassen wir mal die Schuldzuweisung und sagen, einfach ist es alles sehr misslich gelaufen im Moment, genau. Wer auch immer da Schuld dran haben mag. Ja. Nichtsdestotrotz, du bist eine junge Frau von 35 Jahren. Hast du denn das Gefühl, noch genug Kraft zu haben, zu kämpfen, dass du doch noch einen Weg findest, dass du zu den richtigen Leuten kommst? Schwer. Denn das kann ich mir also vorstellen, geht ja auch sehr auf die Psyche, ne? Ja, total. Das ganze Leben dreht sich um diesen ganzen Mist und du willst andere Dinge machen. Ich möchte gern arbeiten, ich möchte gern raus, ich möchte gern ja einfach auch am Leben teilnehmen. Es geht total aufs soziale Leben, du vereinsamst. Schmerzmittel und alles Mögliche. Könnte mir vorstellen, nachdem dich dein Freund, dem deine Beziehung kaputt gegangen ist vor einiger Zeit, dass du da auch gar keinen Mut mehr hast, einen Mann anzusprechen, weil du Angst vor Sexualität hast. Ja, nee, das läuft, da ist sowieso der Ofen aus. Nee, das geht nicht. Das ist auch das Letzte, was im Moment überhaupt Interesse, also Interesse wäre erstmal wieder ganz normal, mich mit mir selber klarzukommen. Und ganz normal zur Toilette gehen zu können. Ja. Ne, dann, ja, da sind die die Wünsche werden ja dann schon bescheiden. Was heißt bescheiden? Ja. Da geht's nicht mehr um Sex, sondern einfach mal aufs Klo gehen zu können, ohne Probleme. Also, ja, verstehe. Genau. Und deswegen, also, ich hab mit mir genug zu tun. Was soll ich denn da noch einen zweiten mit belasten, sag ich in dem Sinne mal. Ne? Tanja, ich würde gerne, dass wir dich nochmal zurückrufen. Vielleicht können wir dir doch noch irgendwie einen Tipp oder einen Rat im Hintergrund geben. Vielleicht ist das hilfreich. Ja, gut. Ja? Okay. Dann wird dich gleich Anja anrufen und ich wünsche dir, dass es einen Weg gibt und dass du einen Weg findest und dass du natürlich, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du wieder einigermaßen auf die Beine kommst. Ja, danke, Jürgen, das ist nett. Liebe Tanja, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Mach ich. Und tschüss. Gruß an dein Team im Hintergrund. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, Geschichten rund um den Po. Zu diesem Thema hat auch Jan angerufen und Jan ist 21. Guten Morgen. Moin Domian, hier ist Jan. Hallo Jan. So, erstmal drücke ich der Tanja ganz dicke die Daumen, dass das alles gut wird. Ja. Hier, also ein Leben ohne Sex wäre für mich sehr schwer vorstellbar. Mhm. Vor allem, da ich halt sehr, sehr auch auf Analsex stehe. Mhm. Deswegen habe ich bei dir angerufen. Mhm. Das gehört auch zum Thema? Genau. Ja. Und ich verbinde das auch ganz mal mit den ganzen schönen Unfällen. Was, du verbindest das? Ich verbinde das Ganze mit Unfällen. Mit Unfällen? Ja, genau. Ich kenne dich überhaupt erst seit letzter Woche. Ja. Und fand das großartig, weil du erzählt hast, es geht um Geschichten um den Po. Und ja, das ist bei mir ein großes Thema. Ja. Also versuchen wir es doch mal. Und jetzt hat es direkt geklappt, finde ich großartig. Ja. Also hör ich mal, ich habe seit Ende letzten Jahres eine Freundin. Mhm. Die habe ich dann auch nach mehrmonatiger Bearbeitungsphase dann dazu gebracht, dass sie Analsex nicht mehr praktiziert. Mhm. Kurze Zwischenfrage, wieso bist du so unbedingt scharf auf Analsex? Frag mich nicht. Also ich habe irgendwie, meine Sexualität ist bei mir erwacht irgendwie mit 9 oder 10 Jahren. Mhm. Und seitdem ist das irgendwie daneben, einfach neben normal. Oder was heißt noch? Für mich ist das auch ein normaler Sex. Ja, natürlich. Ja. Also einfach irgendwie vaginaler und analer Verkehr sind für mich irgendwie gleichgestellt. Das heißt, ich hatte da immer schon Bock drauf. Das ist interessant. Das heißt, sogar als ganz junger Typ, so in der Pubertät, hast du schon diese Fantasien gehabt in Richtung Analsex. Ja. Das ist ungewöhnlich. Ich glaube, ich haben nicht alle Leute. Also das kann sein. Ich behaupte mal auch, das wird bestimmt auch damit zusammenhängen, dass ich zwecks Internet, aber auch durch den Vater meines besten Freundes. Damals hatten wir schon immer Zugang zu Pornos und haben uns diese auch angeschaut. Und da wurden solche Praktiken natürlich auch umgesetzt. Und ich behaupte mal, das wird das bestimmt auch mit beeinflusst haben. Aber ich frage mich nicht, warum. Also für mich war das immer schon irgendwie, war der Reiz da, was mal zu machen und auszuprobieren. Macht es dir denn mehr Spaß, Analsex zu praktizieren oder Vaginalsex? Ich würde direkt sagen, ein wenig mehr Analsex. Aber das kannst du nicht begründen. Es ist enger. Ah ja, es ist enger. Es ist enger. Ja. Ich empfinde es auch als schöner. Es gibt aber auch Frauen, die sind also auch vaginal sehr eng. Ja. Das kannst du dann aber trotzdem nicht ganz beschreiben. Ja. Also es ist schon ein anderes Gefühl. Es Na ist klar. Auch, man muss sich viel mehr Zeit dafür nehmen. Man muss das Ganze erstmal vorbereiten. Man muss sehr viel mehr die Muskeln entspannen der Frau und auch sehr viel mehr Gleitgel benutzen, dass es überhaupt funktioniert. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, das ist auch bei dir verbunden mit Unfällen. Ja, oder mit einem Unfall. Jetzt kommt nämlich dazu. Ich bin nämlich noch nicht der Erfahrenste in dem Bereich. Und ich habe das also mit meiner Freundin dann alles gemacht und ich hatte davor letztes Jahr oder in den letzten zwei Jahren hatte ich eine Sexbeziehung gehabt mit einem Mädel, mit der ich das erste Mal gemacht habe. Ich muss dazu sagen, waren wir irgendwie immer betrunken, wenn wir das getan haben. Daher hatte ich nicht wirklich so viel Plan, was ich da getan habe. Hab's also ganz bewusst mit meiner jetzigen Freundin das erste Mal getan. Und da habe ich mir halt nicht so viel Mühe gegeben. Hab das dann probiert, nach eigenem Ermessen, hab's dann versucht, meinen Schwanz reinzustecken, irgendwie gedrückt, gemacht, getan, hat irgendwie nicht geklappt, dann haben wir es gelassen. Und irgendwann tat auf einmal also höllisch das Bändchen oder halt die ganze Kuppe im Grunde vom Penis weh. Das heißt, das Bändchen ist gerissen? Ja. Es ist nicht durchgerissen, aber es ist angerissen. Und das tut höllisch weh, glaube ich. Es brennt wie Hölle. Ja. Es brennt richtig, richtig Hölle. Bist du da zum Arzt gegangen mit? Ich hab's, weil es wirklich, also stellst dir vor, es ist eine winzig kleine Kerbe im Bändchen drin. Ja. Es sieht wirklich nach nichts aus. Aber es tut trotzdem höllisch weh. Es tat weh, es ist aber auch wieder weggegangen, der Schmerz. Achso, du hast es gar nicht behandeln lassen. Nein, ich bin erstmal nicht getan. Meine Freundin hat sich allerdings große Sorgen gemacht. Und vor allem war auch danach normaler Sex eigentlich im Grunde nicht mehr möglich. Das ging vielleicht ein paar Minuten und dann fing halt der Schmerz an. Also auch wenn eine Erektion hat es auf Dauer auch Onanieren und so, das ging war alles gar nicht. Ist das ja ein Bereich, der mit sehr viel mit Bakterien und mit Bakterien belastet ist. Absolut. Und wenn man das nicht behandelt, habe ich im Nachhinein auch erfahren, wenn sich das zu einer Entzündung entwickelt, dann kann das ganze Ding hops gehen, ne? Ja. Hat es sich bei dir entzündet? Nein, du hast es desinfiziert danach? Nö. Nee, es ist gut gegangen. Ich hab's mit den körpereigenen Säften meiner Freundin. Wir haben da schon gute Arbeit geleistet. Das heißt, ein bisschen Jod hätte auch nicht geschadet. Dann wärst du nochmal um den Block gelaufen. Aber ich habe halt, wir haben generell viel Sex und ich bin da also auch hygienisch eigentlich immer gut dabei gewesen. Ja, also das bedeutet wirklich, dass es von ganz alleine alles wieder zusammengewachsen ist. Du warst ich bin da noch gar nicht fertig mit dem. Ach so, Entschuldigung. Wir haben das also, irgendwann ging Sex halt nicht mehr. Und so, ich sag mal, so zwei Monate später hat meine Freundin irgendwann gesagt, du gehst jetzt zum Arzt. So, du machst das jetzt. Und weil normaler Sex war einfach nicht mehr möglich. Ist mir dann ja auch peinlich, damit zum Arzt zu gehen, oder? Nö. Ich bin da eigentlich. Zu was für einem Arzt bist du gegangen? Zum Urologen? Urologen. Ja. Ich bin direkt zum Urologen. Ich bin zu einem gegangen, bei dem ich schon mal war, weil ich dachte, ich habe mir den Hoden verdreht und ich bin auch zu dem hingegangen und der hat mich also auch direkt wiedererkannt und mich locker drauf angesprochen, ob es meinem Hoden gut geht und ich dachte, ja. Hoden sind wunderbar. Ja, genau. Hoden sind wunderbar, aber ich habe da was anderes. Was hat er gemacht? Also ich bin dann halt bei ihm in der Praxis, da habe ich mich dann also auf so eine Liege gelegt, habe Hose runter, Boxershorts runter, sollte mich dann gerade hinlegen. Ja. Und der hat sich dann so eine schöne Plastikhandschuhe angezogen, so eine Latexdinger oder wie auch immer das sind, und hat dann halt den Penis in die Hand genommen, hat dann die Vorhaut gespannt und hat mich gefragt, wo es weh tut. Ich habe gesagt, ja, da am Bändchen. Und er hat das also praktisch aufgespannt. Da es einem natürlich auch unangenehm ist, zieht sich der Penis sehr zurück und schrumpelt sich sehr zusammen, was für den Arzt großartig ist, weil er dadurch viel besser sich die Haut angucken kann. Was hat der Arzt denn dann gemacht? Und er hat dann die Vorhaut und zwischen zwei Finger genommen und dann das Bändchen zwischen die beiden anderen Finger und hat das angespannt. Und als ob die Haut auf der Haut an der, auf dem Arm einfach hochspannt. Und dann saß da eine richtige so eine richtige 2-3 Millimeter tiefe Kerbe in der Vorhaut drin. So, zum dritten Mal jetzt. Was hat er gemacht? Er hat sie einfach aufgespannt und die Kerbe gezeigt. So. Das Ganze hat 2 Sekunden gedauert. Ja. Er hat danach gesagt, Krankenhaus, sofort. Ach so. Bevor sich das entzündet, das Ding muss weg. Mann. Ja, so, jetzt aber ein bisschen kompakter, Jan. Was ist im Krankenhaus denn passiert? Was haben die im Krankenhaus gemacht? Ich werde es mal ganz stumpf jetzt runter erzählen. Wir sind ins Krankenhaus, ja. Dort habe ich einen Termin bekommen. Die Ärztin hat dort vor Ort genau denselben Kram nochmal gemacht. Ja. Hat dann gefragt, so, möchtest du es ambulant machen? Möchtest du es mit Vollnarkose haben? Ja. Ich habe gesagt, Vollnarkose habe ich noch nie gemacht. Ja, und was haben die dann in der Vollnarkose gemacht, Jan? Und da haben sie einfach das komplette Ding weggesäbelt. Was ich so total unverhältnismäßig fand. Wie? Die haben jetzt die Vorhaut weggenommen? Nee, nicht die Vorhaut, die ist dran geblieben, aber das Bändchen ist weg. Ach so. Und dann alles genäht. Und danach, stell dir vor, du bist irgendwie 2-3 Wochen mit deiner Freundin zusammen und dann erstmal 6 Wochen kein Sex. Das ist hart, aber da musst du dann durch. Ja, ja. Da musst du leiden für das, was du vorher an Lust haben wolltest. Ja, ganz genau. Wie geht's dir heute? Großartig. Großartig. Ich habe da eine riesige Narbe, aber ansonsten ist super. Und du vermisst das Bändchen auch nicht mehr? Nö. Das geht jetzt ein bisschen einfacher hoch und runter alles. Es war schon eine spannende Phase gewesen. Also, das heißt, wenn man das macht, Vorsicht, ne? Absolut. Vorsicht. Nee, man sollte sich Zeit dafür nehmen, man sollte viel Flüssigkeit benutzen. Ja. Und vor allem, bevor ihr es überhaupt macht, versucht erstmal herauszufinden, ob eure Freundin überhaupt drauf steht. Ja, das ist ja sowieso das A und O. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja das A und O. Wenn sie sich verkrampft und du da reinhältst dann kann man es vergessen. Das geht ganz schnell kaputt. Und das kann ja auch nicht nur was bei dir kaputt gehen, das kann ja auch bei ihr was kaputt gehen. Ja, absolut. Wenn der Schließmuskel reißt oder damit der Bodenbeckenmuskulatur. Da haben wir ja gar schon einige Sachen gehört. Also das kann sehr schmerzhaft werden. Das ist echt nicht schön bestimmt. Also. So, Jan, danke für deinen Anruf und viel Spaß weiterhin und sei vorsichtig. Einen schönen Namen. Gruß noch an Julia, falls sie zuhört. Ciao. Okay, tschüss. Und weiter geht's mit Alex. Alex ist 32. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen. Ja, Alex, auch zum Thema. Ja, auch zum Thema. Zwar nicht so schlimm wie die ersten beiden, aber auch schon, kann man sagen, Unfall. Richtiger, böser Unfall. Ich bin homosexuell. Und habe auch einen Freund gehabt und wir haben auch richtig guten Sex gehabt. Ich bin halt die aktive Person. Ja. Ja, was soll ich sagen? Wir haben uns dann nach circa 8, 9 Monaten entschieden, das erste Mal, wir haben uns beide testen lassen, das war alles wunderbar, alles sauber. Also keine Gefahr auf AIDS oder sonstiges. Müssen wir auch gerade an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, wie extrem wichtig das ist, entweder zu verhüten, also was heißt verhüten, Kondome zu benutzen dafür, oder eben wenn man in der Partnerschaft ist, dass man sich vorher testen lässt. Richtig. Unfassbar wichtig. Es muss auch ein ganz großes Vertrauen dazu da sein. Und es muss auch das Vertrauen eigentlich dazu da sein. Genau. Letztendlich, dass man nicht fremd geht. Mhm. Gut, fremdgehen, ich bin dann eines Besseren belehrt worden, letztendlich richtig Besseren belehrt worden, anschließend. Aber gut, das kommt halt anschließend zu dieser Geschichte. Mhm. Also wir haben uns dann halt entschieden, irgendwann dann einmal zu sagen, okay, wir machen dann halt ungeschützten Verkehr, nachdem wir halt beide das Ergebnis hatten, dass beide gesund sind, was HIV angeht. Ja. Ja, wir hatten auch den, nur dann war es dann irgendwann so, dass ich dann Sex mit ihm hatte und ich nicht mehr aus ihm rauskam. Du kamst nicht mehr aus ihm raus? Nein, er hat sich so verkrampft, also wir haben dann probiert, es gibt ja diesen gewissen P-Punkt beim Mann, also diesen Prostata-Punkt, wo man draufdrücken kann, wo man sagt, da kommt der Mann auch ohne, dass er es möchte. Mhm. Also es gibt ja den berühmten Scheidekrampf bei Frauen. Richtig, ja. Ich habe das noch nie gehört, dass es auch einen Analkrampf gibt. Ja. Das heißt, du kamst mit deinem Penis nicht raus. Nicht mehr. Es ging gar nichts mehr. Und dann? Ja, wir haben, wie gesagt, wir haben es dann probiert mit, also Gleitmittel hatte ich ja sowieso verwendet. Das muss doch auch für dich höllisch wehgetan haben. Natürlich. Weil der Schließmuskel ist ja schon, da ist ja schon Kraft hinter. Ja, natürlich hat es wehgetan. Vor allen Dingen, das Peinliche war letztendlich, wir mussten ja dann nach circa 30 Minuten den Notarzt anrufen, weil was soll ich machen? Ja. So, und dann kam der Notarzt und dann nicht nur das, meine Mutter lebt im Haus mit dabei. Wie, okay, lass mich kurz mal, wie öffnet man dem Notarzt, wenn man da zusammengeklatscht zusammenhängt? Zusammen. Man robbt sich da irgendwie hin. Ja, natürlich. nicht. Und die Oma, wollte ich sagen, deine Mutter wohnt bei dir oder bei ihm? Im Haus. Ja. Und alles hat auf der Matte gestanden. Nur ja. Erste Hilfe. Ja. Die haben das gesehen, wie ihr beiden da euch zur Tür bewegt habt? Aneinander. Ja, was ist uns anderes übrig geblieben? Irgendwie Hilfe haben wir ja gebraucht. Ach du. So, dann kam der Notarzt und dann, was hat er gesagt? Alles erstmal gelacht. Ja, das war natürlich das Erste. So, dann hat dann der Notarzt natürlich gesagt, ja, hier kann er nichts machen. Die Medikamente und so sind halt nicht da. Hm. Wir müssen in die Klinik. Hm. Jetzt muss man sich dann natürlich zusammen auf so eine Liege legen. Ist schon allein lustig. Das ist lustig. Nur, dass die Nachbarschaft nicht zuschaut. Ja, es ist lustig. Auf das der anderen Seite, andererseits denke ich mich immer so in deine Rolle hinein. Du musst doch währenddessen tierische Schmerzen gehabt haben. Natürlich. Bei jedem Ruck und alles drum und dran, mittlerweile ist das Ganze, er schlaft. Ich wollte gerade sagen, der Penis war doch komplett erschlafft, ja, und trotzdem bekamst du nicht raus. Aber so mehr das erschlafft ist, umso enger wurde das Ganze. So, dann seid ihr in die Klinik gefahren worden. Ja, natürlich. Also wir sind dann halt auf die Liege gegangen. Ich habe dann noch eine Decke über uns machen lassen. Mhm. Meine Mutter natürlich nur geschrien vor, na, was soll ich sagen, ne? Ist halt natürlich peinlich. Sie hat halt nur gesagt, die Nachbarschaft. Ja. Und also es war halt natürlich, Gott sei Dank hat keiner gesehen oder sonst überhaupt was mitbekommen. Wir sind in die Klinik gefahren. Ja. Dann gab es Muskelkrampflösende Mittel. Ja, die wurden dann gespritzt, oder wie? Ja, natürlich. Wohin wurden die gespritzt? In den Po von ihm. Ah ja. Nicht mal von ihm, von mir, also es wurde... Also in die Po-Backe rein, so. 20 Minuten gedauert, bis die gewirkt haben. Ja, in die Po-Backe. Ja. Ja. So, dann konnte ich dann ganz einfach mich mal selbst befreien. Das hat wie lange gedauert? 20 Minuten? 20 Minuten ungefähr. Ja. Ja, so ungefähr, ja, es waren so ungefähr 20 Minuten. Dann konnte ich mich dann, das Ergebnis war dann halt, dass ich sag mal so, wie es ist, ich habe meinen Teilnehmer erkannt. Weil es völlig blau war, oder? Blau, kaputt. Ich dachte, das war alles. Das war's jetzt. Und du konntest dann dich, denn du hast gerade gesagt, du konntest dich selbst befreien, ne? Ich hab's nicht verstanden. Also irgendwann ging es dann so, dann mussten wir 24 Stunden halt da bleiben. Klar, logisch. Ich hatte halt letztendlich einen richtigen Bluterguss dran. Mhm. Kann sich keiner vorstellen. Doch vielleicht eventuell, wenn man einen geblasen bekommt, dass... Na, man kann sich ja vorstellen, wenn ein Finger ganz lange abgebunden ist. Ja, man hat es ja zuerst mal, ja, richtig, so kann man sich vorstellen. Ja, ja. Man hat es ja sowieso erst mal probiert, noch einen Finger dazu zu machen. Das war ja schon mal das Peinliche überhaupt. Wie den Finger dazu zu machen? Der Notarzt mit dem Handschuh, mit dem Finger, dann so. Eigentlich. Also irgendwie, man hat ja so erstmal versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen intern zu lösen. Also was jetzt ganz wichtig ist, gleich wollen wir es mal abklären. Dein Penis ist wieder in Ordnung. Mittlerweile ja. Ja, und voll funktionstüchtig. Nochmal voll funktionsfähig. Da sind wir alle schon mal beruhigt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Vorfall dir den Spaß am Analsex genommen hat. Oder? Nee, mir hat er ihn nicht genommen. Mir hat nur eins genommen, das Vertrauen zum Mann gegenüber. Aber er konnte doch nichts dafür. Doch, er konnte was dafür letztendlich, weil er hat mir ja trotzdem, trotz allem verheimlicht, weil 14 Tage später, also es hat dann irgendwann gebrannt bei mir, dachte ich, oh Gott, was ist jetzt los, ne? Gebrannt, gejuckt und wie soll ich sagen, sogar komisch gerochen. Mhm. Und bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, der hat dann festgestellt, dass ich einen Tripper habe. Ach so, das heißt, den hast du dir da von deinem Freund geholt? Ja, natürlich. Mhm. Also er hatte zwar kein HIV oder sonst irgendetwas, aber er hat mir ganz einfach, ich sag mal so, an mein bestes Stück einen Tripper gegeben. Aber das wiederum wusste er ja nicht, dass er Träger dieses Bakteriums oder was das immer sein mag. Nein, aber er hätte mir zumindest sagen können, dass er fremdgegangen ist. Ach so. Woher das sonst können... Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, er ist fremdgegangen. Eine reine Geschlechtskrankheit. Er hätte, ja genau, du hast recht, hatte ich gerade vergessen, das ist eine reine Geschlechtskrankheit. Es ist eine reine Geschlechtskrankheit. Ja. Stimmt doch. Das kann man sich nicht auf eine Toilette irgendwo holen. Nee. Ja, ja. Das heißt, es hätte auch was anderes sein können als ein Tripper. Ja, natürlich. Und das ist der große Vertrauensbruch. Für mich war Fakt, egal wie, für mich war irgendwann mal Fakt, nochmal... Ich habe zwar heute auch nochmal Kontakt zu ihm, auch sexuellen Kontakt. Hm. Ja, aber das ist ja ein ganz großer Vertrauensbruch, den er dir da angetan hat. Ja, natürlich. Ich würde auch niemals mehr mit ihm schlafen ohne ein Kondom. Kann das denn sein, dass er irgendwie so aus schlechtem Gewissen, so unterbewusst sich so verkrampft hat? Ja, doch, ja, könnte ich davon ausgehen. Weil sonst kann man ja sagen, kann er nichts dafür eigentlich. Dann ist das irgendein somatischer Vorgang, der außerhalb des Bewusstseins liegt. Ja. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass er letztendlich vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte, dass er es vielleicht wusste. Vielleicht, und dass hat ich das irgendwie das so... gesagt. Mensch, das ist eine Geschichte, habe ich so wirklich noch nie gehört, Alex. Also ist man da auch gewarnt und ja. Ich nehme nochmal gerne deinen Hinweis auf, den Hinweis auf die Kondome, wenn man sich dieser Sexualpraktik bedienen möchte. Mir kommt es immer vor. Also ich habe grundsätzlich, also da könnte ich auch mit einem Mann 4-5 Jahre zusammen sein, also ich würde niemals mehr mit einem Mann ungeschützten Verkehr haben. Nie. Alex, dir geht's wieder gut, das ist das Wichtigste. Ja. Ich wünsche alles Gute und danke, dass du angerufen hast. Ja, ich möchte dir nochmal vielen herzlichen Dank sagen, auch für deine Sendung. Ich verfolge die regelmäßig. Dankeschön. Ich muss sagen, auch die freien Themen, manchmal geben sie auch ein Stück weit mit fürs Leben. Ich danke dir sehr herzlich, Alex. Okay. Alles Gute, tschüss. Alles klar, tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. 1.41 Uhr ist es, um nicht zu sagen gleich 1.42 Uhr. Und hier ist Dieter. Und Dieter ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Dieter. Ja, genau. Also ich rufe an wegen Thema Po. Passt wunderbar. Genau, das ist unser Thema heute Nacht. Ja, passt wunderbar in meinem Thema. Und zwar, ich habe seit 4 oder 5 Jahren, muss ich alle 2-mal im Jahr, kann man sagen, ja, und das Messer. Und zwar, ich bekomme regelmäßig... so Art Zyste sind das. Hm. Die werden dann so groß wie wie eine Pflaume, kann man sagen. Und wie groß? Wie eine? Wie eine Pflaume. Pflaume. Die Frucht, Pflaume. Ja, ne? Ja. Hm. Und es muss geschnitten werden. Und jetzt haben sie vor 4 Wochen bei mir geschnitten. Und die wachsen im Enddarmbereich außen? Ja, genau, außen. Außen. Jetzt die letzte am Schließmuskel. Direkt unterm Hodensack gehabt. Ach so. Mhm. Und die hatte sich so entzündet, dann musste ein 5 cm Schnitt gemacht werden, 5 cm breit und auch in die Tiefe rein, dass man komplett an dem Herz kommt, wo es ist. Ja, und die andere Zyste hatte ich direkt an der Powacke auf der rechten Seite und es ist beides noch offen. Das heißt, ich muss jeden Tag nach dem Stuhlgang immer spülen mit lauwarmem Wasser. Ich darf da kein Shampoo für nehmen, ich darf kein Kamillebäder machen. Ich muss quasi immer spülen und meine Frau muss dann halt nach dem Spülen immer so Tamponagen reintun, dass das wirklich alles rauskommt. Da darf kein Schmutz, kein gar nichts rankommen. Und da drin ist, wenn die sich wirklich gefüllt haben, Eiter, oder wie? Eiter, ja klar. Das ist reines Eiter. Ich habe damals, wo es anfing bei mir, vor 4 oder 5 Jahren, habe ich das mal selber mit so einer schwarzen Salbe, so eine Zuchtsalbe ist das. Mhm. Die habe ich da mal drauf getan, weil ich immer gedacht habe, ach, dann geht das von alleine wieder auf und dann ist es gut. Ja. Das ist aber, geht dann aber auch nur immer so Stecknadelkopf, geht das auf und dann läuft das nicht alles raus. Mhm. Sondern dann hat sich das immer mehr und mehr entzündet, ja. Und du musst. Und irgendwann kann man auf dem Popo nicht mehr sitzen. Ah, das ist ja Wahnsinn. Und du musst 2-mal im Jahr, sagst du, unter das Messer? Ich habe das wirklich 2-mal im Jahr und ich leide da echt unter, weil mein Po, der ist so vernerbt. Das glaube ich, das glaube ich. Und wenn die Dinger so, vor allen Dingen so groß sind wie eine Pflaume, das ist ja unglaublich. Die müssen dann ja auch irre wehtun, ne? Oder? Ja, sicher tun die weh, weil ich kann dann kaum sitzen. Kam dann aus der tiefsten Ecke wieder mein Latexring raus, klemm ich wieder unterm Popo. Also das ist so, wenn das so, ich sag mal so, in kirchenförmlich anfängt, ja, du kannst noch nicht mal zum Doktor gehen und sagen, Doktor, ich muss wieder geschnitten werden. Nein, es muss ausreißen. Er sagt wieder, es muss ausreißen. Mhm. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich muss jetzt wieder geschnitten werden oder was. Es muss ausreißen. Also es muss reif werden, kann man das so sagen? Ja, genau. Mhm. Oder reif werden. Mhm. Also jetzt vor 5 Wochen hat man mich da zu MET, da musste ich in eine Röhre und da wird genau geguckt, durch dieses Schichtröhrchen, wie tief das ist, dass sie auch ja alles rauskriegen. Mhm. Aber diese Fisteln nennt man das, ne? Ja, ja. Die tauchen ausschließlich im Po-Bereich auf. Ja, im Po-Bereich und ist quasi nur im Po-Bereich. Mhm. Und du sagst, vor 4-5 Jahren hat es angefangen. Ja. Vorher warst du ein normaler, gesunder Mann. Ja, klar, ich habe da nie Probleme mit. Warum? Hat ja ein Arzt mir erklärt, warum das ausgelöst wird Gerade bei der letzten OP habe ich anschließend gefragt. Ich sage, Leute, ein Arzt muss mir doch mal sagen können, wo das wegkommt, ob das jetzt ein entzündeter Pickel ist oder ob das, was weiß ich, vom Darm oder so herkommt. Hat das mit Ernährung was zu tun? Ja, Ernährung mache ich eigentlich ganz normale Ernährung. Ich frage nur so. Ja, nein, ich ernähre mich eigentlich ganz normal. Sind Fast Food, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich bin auch sportlich. Und das heißt, die können nichts sagen, die Ärzte? Nein, Also die können es wegschneiden immer wieder, aber die können nicht sagen, warum es kommt und warum es gerade an der Stelle kommt, wissen wir nicht. Ja, vielleicht hört er jetzt bei dir einen Doktor zu, der genau weiß, was das sein kann. Vielleicht kann er dich ja mal anrufen oder gerne unsere Redaktion anrufen und mir gerne dazu was zukommen lassen. Würden wir gerne machen, natürlich, gar keine Frage. Weil, wie gesagt, das ist, vor 5 Jahren habe ich das jetzt schon. Furchtbar. Wenn du operiert wirst, ist das eine richtige Operation mit Vollnarkose? Ja, richtig, mit Vollnarkose. Im Krankenhaus? Im Krankenhaus, ja. Das heißt, du liegst dann ein paar Tage da sogar? Ja, was heißt ein paar Tage? Jetzt das letzte war auf dem Samstag. Also ich habe freitags die ganzen Voruntersuchungen gemacht, mit Röhre und allem drum und dran. Und dann samstags haben sie mich operiert. Das dauert nur eine Stunde. Hm. Das ist ja nur quasi nur dieses Aufschneiden. Naja, nur gut, aber was heißt nur, ne? Ja. Eine Stunde ist eine Stunde Operation und du hast eine Vollnarkose. Ja. Und das zweimal im Jahr, das ist ja nur wirklich wirklich sehr belastend, seelisch auch. Du hast gerade von deiner Frau gesprochen, die dir auch hilft, wenn man diese Wunden sauber machen muss. Ja. Wie hat sich das denn auf euer Eheleben ausgewirkt? Also ich sag mal so, Sexualleben, da spielt das eigentlich keine Rolle. Also wir hatten ja vorhin, die Tanja war das, glaube ich, die Tanja sagte, dass sie überhaupt gar keine Lust mehr auf Sexualität hat, weil ihr das alles unten wehtut und sie nur konzentriert ist auf die Erkrankung. Das ist bei dir nicht so. Nein. Es ist nur so, wenn ich jetzt, weil ich liege viel im Bett. Ich bin jetzt auch im Bett und den ganzen Tag quasi über, ich gehe nur so normal zur Toilette, dann zum Spülen. Und dann wieder rennen und mehr ist nicht. Also sitzen kann ich nur eine halbe Stunde im Ring. Weil dann fängt das an zu brennen und ja, und aber hat man denn dann Lust auf Sex noch? Also ich habe immer Lust auf Sex. So. Also meine Frau, die ist so attraktiv für mich, also die braucht nur neben mir liegen. Ja, schon geht's los. So, dann, naja. Und die Frau, ich meine, das kann man ja fragen, das wäre ja menschlich, die ekelt sich nicht davor. Nein, nee. Gottes Willen. Die akzeptiert das so als Teil deiner Person und das ist halt jetzt so. Ja, also zumindest hat sie mir keine, nicht irgendwie so eine Andeutung gemacht oder so. Also ich komme wunder damit mit klar, wenn meine Frau das macht. Macht es aber eine andere weibliche Person, sprich jetzt im Krankenhaus, die Krankenschwestern, die dürfen bei mir unten im Genitalbereich nicht dran. Die dürfen noch nicht mal drauf schauen, das habe ich immer abgelehnt. Ach so. Und da musste extra jetzt, musste immer von einer anderen Station ein Pfleger kommen. Ach so. Aber da bist du dann pingelig. Ja, gut, also im Genitalbereich bin ich immer pingelig. Ja. Also ich habe zwar eine Hausärztin, aber wenn ich was im Genitalbereich habe, dann lasse ich mich zum Doktor überweisen. Mhm. Dieter, also wenn jetzt irgendein Arzt angerufen hat, der vielleicht doch noch eine besondere Idee hat, wie man dir helfen könnte oder vielleicht ein Klinikum oder irgendetwas, reichen wir natürlich sehr gerne an dich wunderbar weiter. Von meiner Seite aus bleibt übrig zu sagen, dass ich hier von Herzen wirklich gute Besserung wünsche. Danke. Und dass das Ganze, der Spuk hoffentlich bald so verschwindet, wie er vor 4-5 Jahren gekommen ist. Ich will es hoffen. Ja. Irgendwann möchte ich auch mal sesshaft werden in einer Firma. Ich bin nämlich jetzt aufgrund dieser Geschichte schon wieder gekündigt worden, weil ich ausfalle. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass du viel ausfällst, ja. Lieber Dieter, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Wunderbar, danke dir. Und gerne. Dankeschön. Grüße noch an dein Team. Mach ich. Richtig, danke. Gerne aus. Tschüss. Herzlich willkommen, Christa, 71. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christa. Ja. So. Guten Morgen. Also bei mir geht die Sonne erst auf zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Ah. Ja, es ist einfach super, deine Sendung. Danke. Vielen Dank. Danke, also, danke. Also im August 2006 hatte ich eine schwere Damm-OP, weil ich hatte den ganzen Bauch voll Kotsteine. Oh, wie ist denn das passiert? Ist also nachts passiert, kamen die Notärzte, kam ich sofort ins Krankenhaus und da haben sie also festgestellt, dass ich Kotsteine habe. Im Bauchbereich? Ja, Bauch. Das heißt, die sind aus dem Darm irgendwie rausgekommen? Ja, mein Enddarm war... Bitte? Ich hatte gefragt, diese Kotsteine, das ist dann verhärteter Kot, ist ja aus dem Darm ausgetreten irgendwie? Ja. Ja? Ja. Das ist doch lebensbedrohlich, oder? Und, ja, mein Enddarm war total zerfressen. Ja. Und hast du keine Schmerzen vorher gehabt? Nein, mir war es nur immer schlecht, schlecht, schlecht. Ja. Und konntest du denn zur Toilette gehen vorher? Nein, schon immer sehr schlecht. Mhm. Und da war ich beim Doktor und da hat er gesagt, ach, das ist der Virus, der eben hier in Deutschland rummacht. Mhm. Und dabei habe ich beim Arzt gesessen und hatte schon die Kotsteine. Ja, so, und dann kam es 2006 zu dieser schweren Operation. Ja. Was haben die bei der Operation alles gemacht? Ja, die haben die Kotsteine raus, erstmal der Enddarm, der war total zerfressen. Mhm. Und da haben sie mit dem Pinzett da die Kotsteine raus und den Darm neben hingelegt. Und dann hatte ich also einen künstlichen Darmausgang. Ich will mal eben kurz erklären, das hat mir mal ein Chirurg auch erklärt, dass bei diesen großen Operationen wirklich der gesamte Darm aus dem geöffneten Körper herausgenommen wird, neben einen quasi gelegt wird. Und dann arbeiten die im Bauchraum und legen das hinterher wieder rein. Ja. Ne? So hat mir das mal ein Chirurg erklärt. Ja. Und der Enddarm wurde dann, die wollte erst vom Schwein Enddarm nehmen, aber ich habe noch ein Stück übrig gehabt und habe es mit dem Enddarm nach 4 Monaten dran genäht. Aha, das heißt, der künstliche Ausgang ist wieder rückgängig gemacht worden. Ja. Bedeutet das, dass es dir dann heute nein. nicht gut geht? Nein, also ich lebe nur von Abführmitteln. Und jeden Morgen, wenn andere ihr Brötchen essen, muss ich mein Pulver nehmen, damit mein Kot immer weich bleibt. Das und dann ist mir schon schlecht und deswegen fällt bei mir das Frühstück aus. Das heißt, das ist eine permanente Belastung für dich? Absolut. Ich kann damit kaum umgehen. Da gibt es keinen mal entspannten Tag oder wo du sagst... Nein. Kannst du denn alles essen? Nein. Ich habe erhebliche Essstörungen. Ich ekel mich vom Essen. Und wenn ich auf Toilette gehe, das erwarte Arzt wenigstens alle 4 Tage. Ja. Und dann natürlich zitter ich am ganzen Körper. Ja. Weil es wird ja nicht natürlich abgelassen auf Toilette. Mhm. Durch Abführmittel. Ich verstehe. Was natürlich auf Dauer auch, weiß Gott, nicht gut ist für den gesamten Organismus. Ja. Du bist doch wahrscheinlich dann schon ganz dünn geworden, oder? Naja, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja, und hast du denn das Gefühl, da in guten Händen zu sein bei deinen Ärzten? Gastroenterologe. Und hast du ein Vertrauen? Nein. Nein. Das ist eine Gastroenterologin und da war ich letztes Mal dort und da habe ich gesagt, ich möchte wieder mal eine Sonographie, damit der Damm durchleuchtet wird. Mhm. Und dann geht die an den Schrank, holt Tablette raus und dann hat sie gesagt, es wird keine Sonographie gemacht. Hier habe ich Tablette, damit sie keine Kotvergiftung kriegen. Und da bin ich also nicht mehr hin. Das ist auch richtig so. Das heißt, diese Frau hat dich nicht ernst genommen und du wurdest nicht richtig ordentlich respektvoll behandelt da. Ja, sie hat dir die ganze Unterlage, was bei mir passiert ist. Ja, aber die muss die auch rausrücken, wenn du zu einem anderen Arzt gehst. Das muss die rausgeben. Also ich bin da absolut mit meiner Darmgeschichte nicht in guter Hände. Sag mal, Christa, hast du denn vielleicht einen Sohn oder eine Tochter, jemand, der dir so ein bisschen hilft? Nein. Du bist ganz allein. Ja, ein Lebenspartner. Ja, kann der dir dann so ein bisschen helfen, auch bei den Ärzten, sich da ein bisschen durchzusetzen und zu reden? Oh, ist ein bisschen schlecht da drin, ist er sehr unbeholfen, aber er ist einfach für mich da und nachts, wo das passiert ist, war er auch da gewesen, hat die Ärzte beikommen lassen und war jeden Tag intensiv, denn ich war ja 6 Wochen im Koma. Das glaube ich, dass das ganz schlimm war. Ja, sechs Wochen im Koma. Und dann war er für dich schon eine wichtige seelische Stütze, dass er so immer da war. Ja, absolut. Ja, das ist schon mal Gold wert dann. Ja. Christa, ich würde gerne, dass wir dich nochmal anrufen und ein bisschen beraten im Hintergrund. Wenn du so niemanden hast, irgendwie tut mir das sehr leid, da muss auch irgendwie was gemacht werden, da muss man sich auch drum kümmern. Ja. Dann ja, bitte ich habe auch Selbsthilfegruppen angerufen, die haben gesagt, ich soll froh sein, dass ich meinen Beutel weg habe. Ja, damit ist es nicht getan, meine Seele ist total krank. Nee, damit ist es wirklich nicht getan. Das finde ich auch eine komische und keine richtige Auskunft. Nein, absolut nicht. Nein. Also ich bin psychisch sehr angeschlagen, seitdem das passiert ist. Und absolute Todesängste. Ja. Und so kann man ja absolut gar nicht existieren. Ja. So, deswegen kümmern wir uns jetzt um dich im Hintergrund, liebe Christa. Lieb. Du bist so nett und legst auf und wir melden uns dann gleich wieder bei dir. Ja, okay. Alles Gute von ganzem Herzen wünsche ich dir. Danke und mach weiter so und ganz liebe Grüße an dein Team. Das mache ich, vielen Dank. Ohne dich geht gar nichts mehr. Okay? Dankeschön, Christa. Tschüss. Ciao. Ciao. Und herzlich willkommen, Emanuel. Emanuela, stimmt das? Ja, das stimmt. Emanuela, was für ein schöner Name. 27, guten Morgen. Guten Morgen. Auch zum Thema Geschichten rund um den Po. Ja, genau. Erzähl. Ich bin Domina. Ah. Ja, ich habe auch deswegen mit Bondissim angefangen, wegen Po. Ja. Ich habe das privat mal ein bisschen ausgelebt und natürlich kann man ja alles nicht privat ausleben, was man will. Ja. Und deswegen habe ich ja damit angefangen, beziehungsweise habe ich versucht, gesucht Sklaven, die dann ihren Po für mich zur Verfügung gestellt haben. Achso, du suchst also Sklaven, die ihren Po für genau. dich zur Verfügung stellen. Was machst du denn dann mit dem Po der Sklaven? Männer ja, oder Frauen? Männer oder Frauen? Ist eigentlich unwichtig, ja? Beides. Mhm. Ja. Sie sehen ja beide gleich aus. Okay, ja, das kann man beim Po so sagen, hast recht. Also, was machst du denn da mit dem Po? Ja, man fängt da mit einer kleinen Prostata-Massage und man arbeitet sich nach oben, je nachdem, wie belastbar derjenige ist, wie offen für das alles ist. Das liegt ja an ihm. Mit der Hand oder mit Dildos oder mit der Finger, mit der Hand, mit Dildo, mit bis zum Hand, bis zum Ellenbogen, Fuß. Also alles, das ganze Programm. Ja. Bis hin zu ganz krassen Sachen. Genau. Ja. Und das sind wirklich Leute, die wirklich sehr anal fixiert sind und dafür eine dominante Person brauchen, also dich, und sich dann da bedienen lassen. Ja, dominant muss man nicht unbedingt sein, um das machen zu können. Man muss einfach nur ein Gefühl dafür haben. Ja. Man sollte ja nicht den ganzen Faust direkt reinstecken, nein, man sollte erstmal mit deinem Finger anfangen. Kannst du denn, kann man sagen, dass das dein Spezialgebiet ist? Ja. Kann man so ja. sagen. Kannst du es erklären, warum dich das so interessiert? Ja, das ist ein Tabu. Also das ist, ich komme aus Rumänien, das ist in unserer Kultur auch ein Tabu. Und wahrscheinlich deswegen hat mich das am meisten gereizt, weil das ja, was man nicht darf, genau das will man ja. Ja, ja, ja. Es ist einerseits ein Tabu, andererseits ist die sexuelle Analpraktik so alt, wie die Menschheit alt ist. Genau, richtig. Ja. Was sind das für Leute, die zu dir kommen, so vom Alter her zum Beispiel? Das ist unterschiedlich. Also auch ganz, ganz junge Leute, muss auch dazu ganz schnell was erzählen. Mein einziger Gast, wo ich wirklich so geradeaus, der Dame ist ja nicht geradeaus nach oben. Ne? Mhm. Es geht ja nicht geradeaus nach oben. Aber ein einziger Gast, der war auch sehr jung, wahrscheinlich 25, ein sehr hübscher. Man hätte nicht gedacht, wenn man den auf die Straße gesehen hätte, dass er auf sowas steht. Mhm. Bei denen war ich ganz geradeaus, bis zum Ellenbogen tief rein. Ich konnte schön die Wirbelsäule, alles zählen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja mal ein großer Akt, der auch gefährlich ist. Das muss man vorsichtig machen. Genau, das auf jeden Fall. Und derjenige hat jahrelang geübt. Also das macht man nicht von heute auf morgen. Ja. Wenn du sowas Krasses mit jemandem machst, darf ich mal fragen, was das kostet? Was nimmst du dafür? Das ist nicht, es geht nicht darum, was man mit einer macht. Also die Preise sind unterschiedlich, ab 150 bis 300 pro Stunde, das ist, ja. Und hast du ein selbstständiges Studio oder wie nennt man das? Nein. Ich habe nur eine Internetseite. Ich bin eigentlich ein Fetischmodel mit ein bisschen Fetisch zum Bundeszimmer. Schlussfrage, die Sendung ist gleich rum. Wenn solche großen, heftigen Aktionen da passiert sind, wie du sie gerade beschrieben hast, gibt es dann auch noch, ich sage jetzt mal in Anzeichen, noch normalen Sex zwischen dir und den Kunden? Nein. Das bezieht sich wirklich rein auf die Analgeschichten. Ja, oder auf Bundeszimmer. Also es geht um SM. SM, ja. Nicht um normalen Sex. Ja, ein ja. Domina hat nichts mit normalen Sex. Ja, ja. War auch nur noch so eine Frage. Kein Problem, aber das Liebe fragen viele. Emanuela, die Sendung ist rum. Schön, dass wir aber noch haben reden können. Es hat mich sehr gefreut und alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. In der Technik heute nach Tobias Funke. Das war unsere Sendung Geschichten rund um den Po. Morgen sind wir wieder da mit einer freien und offenen Themenrunde. Dann könnt ihr anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.